guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Brigitte Lemmle, Diplompsychologin und Familientherapeutin. Wenn Sie mit mir sprechen möchten, erreichen Sie mich unter der Telefonnummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Ich möchte heute gerne Geschichte erzählen, offensichtlich, weil sie mich beschäftigt. Offensichtlich aber auch, um einmal wieder mehr der Frage nachzugehen, was kann so ein Gespräch am Rundfunk leisten? Und als Geschichtenerzählerin möchte ich gleichzeitig meine Arbeitsweise vorstellen. Ich bin gestern von einem Seminar zurückgekommen, war in Österreich, war in einer Mittagspause, war müde, der Vormittag war lang, war auch so ein bisschen erschöpft. Und dann habe ich ein Plätzchen gefunden auf einer Tribüne und es gab eine Seebühne zu sehen. Eine Bühne, die in einen See reingebaut war. Und auf der Bühne war rechts ein Kirchturm nachempfunden mit einem großen Kreuz und so ein schmales Handtuchhaus. Und links war auch ein schmales Handtuchhaus und davor war ein Werkzeugtisch. Und an der Wand hing eine Jacke. Und dann habe ich gegrübelt und habe gedacht, Jesus, wie passt das zusammen? Und da wusste ich auch noch gar nicht, dass es eine Bühne war. Und dann hat sich jemand zu mir dazugesetzt und hat gesagt, ja, da war jetzt im Sommer ein Theater und wir haben Don Camillo und Peppone gespielt. Und dann saß ich da in der Wintersonne, habe diese wunderbare Kulisse gehabt, dahinter der See, zugefroren, wunderbares Licht. Und ich habe so eine Tagestraumreise an Bildern gehabt von Lachen, Humor. Die Sinne haben so aufgesammelt, alles, was wohltuend war. Und ich bin aufgestanden und bin voller Kraft wieder in meine Arbeit gegangen. Und wenn Sie so wollen, sind wir, wenn wir Probleme haben, wenn wir Stress haben, seelisch müde. Ich kann Ihre Probleme nicht lösen, aber wobei ich Sie begleiten kann, ist, Sie in Ihre Bilderreise einzuladen, Sie in Ihre Erholung einzuladen. Weil in dem Augenblick, wenn wir uns über alle Sinne, wenn wir unser Herz aufgetankt haben, wenn wir unsere Seele aufgetankt haben, wenn unsere seelische Müdigkeit ein bisschen zur Seite geschoben worden ist, dann finden wir zu unserer eigenen Kraft, unsere Lösungen zu finden. Weil jeder von uns hat alles das, was er braucht, um Lösungen zu leben. Ich bin die Steigbügelhalterin. Ich bin sozusagen diejenige, die, wie ich mich gestern eingeladen habe vor diese Bühne, mich eingeladen habe in eine Bilderreise, um anschließend erfrischt zu sein. Und wenn Sie so wollen, bin ich die Steigbügelhalterin, dass Sie erfrischt, dass Sie Kraft haben, dass Sie Frische haben, um Ihre eigenen Lösungen zu finden. Ich begrüße unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend, Frau Lemmle. Ich freue mich und bin neugierig, was Sie mir erzählen. Ja, ich bin seit circa 20 Jahren verheiratet und wir haben relativ spät geheiratet. Und seit unserer Pensionierung ist unsere Ehe so ein bisschen in Schieflage geraten, weil wir vor allem nicht kommunizieren können. Und mich kränkt das natürlich dann auch und für meinen Mann ist es vorbei, aber für mich noch nicht. Und ich stelle dann immer eine Grundsatzfrage, was nun los ist in unserer Ehe und so beginnt halt ein Teufelskreis. Seit wann sind Sie in Pension? Ja, ungefähr seit 3 Jahren. Gemeinsam gegangen oder hintereinander? Ja, mehr oder weniger gemeinsam. Gemeinsam. Sie haben jetzt ja eine sehr verdichtete Situation geschildert. Ist das so peu à peu gekommen oder gab's diese Kommunikationsschiene, die sich von Anfang an so verstrickt hatte, oder gibt's Ausnahmen? Weil so ist es so ein verdichtetes Bild. Ja, die war früher nicht so ausgeprägt, solange wir in unserer Arbeit waren, weil wir ja unsere Ansprechpartner hatten. Also Sie meinen, eigentlich hat tief in Ihnen immer geschlummert, wir können nicht miteinander reden. Ja, und er hatte auch nie so ein Ohr für meine Anliegen, aber das war nicht wichtig, das war kein Problem. Wenn wir jetzt mal dieses nicht miteinander reden, wobei das ja auch eine ganz diffizile Sache ist, weil Sie haben sich ja vor 20 Jahren zumindest in so einer feinen Abstimmung getroffen, dass Sie sagen können, wir trauen uns zusammenzutun. Wie haben Sie sich da verständigt? Sie haben sich ja mit einem Ja zugenickt, mit einem Ja zugestimmt, mit einem Ja die Hand gereicht. Wie hat dieses Ja funktioniert? Naja, wir haben viel unternommen und da war ja auch noch die Familienbande, es waren die Eltern, da waren auch noch andere Kontaktpersonen und inzwischen sind unsere Familien halt ausgedünnt und die weiteren Familienangehörigen weit weg und ja, und es sind eben vor allem nur wir zwei, die übrig geblieben sind, die miteinander kommunizieren sollen. Ich möchte trotzdem noch mal die Rolle rückwärts machen. Sie haben sich so gut verständigen können, entweder mit Händen, Füßen oder Wimpernschlag oder einer Körpersprache oder eines Streichelns oder was auch immer, dass Sie sich gegenseitig ein Ja gegeben haben. Wie haben Sie das geschafft? Ja, dass wir einfach vieles unternommen haben. Wie haben Sie sich da verständigt? Auch da muss ja ein gemeinsamer Nenner gefunden worden sein. Ja, ich gehe gerne mit dir in die Berge. Ja, ich gehe gerne zum Hundezüchterverein. Wie haben Sie sich da dieses Ja abgerungen? Ganz normal, da war das alles eigentlich kein Problem. Nur mein Mann behauptete dann später, dass ich meine Sprechart verändert hätte. Dann lass uns doch noch mal die Veränderung, vielleicht gibt's die, vielleicht gibt's die auch nicht, anschauen. Wie haben Sie Ihren Mann vor 20 Jahren so eingeladen, dass etwas Gemeinsames entstehen konnte? Wie meinen Sie das, dass wir gemeinsam am Wochenende etwas unternehmen? Genau. Wie haben Sie Ihren Mann da eingeladen? Ja, was machen wir morgen? Das war eigentlich schon so mehr oder weniger Routine. Oder wir haben uns etwas einfallen lassen. Das ist auch immer noch so, dass ich mir auch neue Dinge einfallen lasse, um da ein bisschen Bewegung reinzubringen. Ich glaube auch, dass Sie diesen Pfad der gemeinsamen Tätigkeiten gut weiter nutzen können. Ich würde, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zähleibig im Moment. Ich würde gerne noch mal zurück. Vor 20 Jahren haben Sie beide die Kraft zusammen gehabt zu sagen, wir trauen uns zusammen. Ja. Wie haben Sie ihn eingeladen, diesen kraftvollen Weg mit Ihnen zu gehen? Weil Sie klingen für mich jetzt so kraftlos. Ja. Und das, wie Ihr Mann spricht, klingt kraftlos. Und ich würde so gerne an diese kraftvolle Zeit erinnern. Und wie haben Sie es damals geschafft? Ja, zum Beispiel, hast du Lust, mit mir zum Skilaufen zu gehen? am Wochenende. Jetzt sagt er ja, die Worte sind missverständlich, liebe Gattin. Jetzt müssen wir noch ein bisschen Power vielleicht in die Stimme oder ein Flirtton in die Stimme oder ein Lächeln in die Stimme oder ein forciertes Foppen. Na, Alter, geht's noch auf den Skischuhen? Oder wie haben Sie diesen Appell an seine Kraft früher geschafft? Ja, das war gar nicht schwer, oder das ist mir sicher nicht schwer gefallen. Das glaube ich Ihnen. Ja. Und ich glaube auch, dass tatsächlich inhaltliche Worte, dass Worte zu was absoluten Missverständlichem führen können, wenn die Grundlage, wie die Worte geführt werden, nicht da ist. Und ich erlebe Sie, ihre Stimme als fast versagend. Und ich bin wieder bei diesem, wo ist die Kraft? Ja. Und vielleicht schaffen wir beide in dem Gespräch, dass Sie sich auch noch mal erinnern an die Kraft Ihrer Einladung. Ja. Ja, jetzt wird die Stimme schon breiter und voller. Ja. Weil Worte entfalten sich dadurch, dass man Kraft reinlegt, eine Betonung reinlegt. Ja. Gefühle reinlegt. Ja. Sonst hört man sie nicht mehr. Und wir haben nun auch im Alter auch noch so diese gewisse Schwerhörigkeit und manchmal auch die Schwere, die uns einholt. Und dann scheint es mir ganz besonders wichtig zu sein, die Worte so auszudrücken, dass unser Gegenüber sie nicht missverstehen kann. Ja. Sie verstehen sich miss. Ja. Wie haben Sie es damals gemacht, dass die Worte klar rüberkamen? Ja, vielleicht hatte ich da schon noch mehr Schwung oder mehr Charme. Das kann schon sein. Ja, die ist ja nun nicht verschütt, ne? Der Schwung und der Charme. Ja. vielleicht, das vermisst er wahrscheinlich auch etwas mehr Charme. Vielleicht. Ja. Vielleicht. Wobei es nicht um irgendwelche Schuld geht, sondern um ein Miteinander, das ein bisschen schwerer geworden ist. Ein Miteinander, das ein bisschen missverständlicher geworden ist. Und das ist ein Miteinander, das uns passieren kann, das uns häufig nach der Pensionierung einholt. Ja. Und vielleicht ist es da ganz besonders wichtig, diese Missverständnisse wieder durch die Worte, die wir so aussprechen, dass der andere sie nicht missverstehen kann, dass man das wieder aufholt. Ja. Vielen Dank, Frau Lemmler. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Jetzt schaue ich, ob unsere nächste Anruferin ist auf Leitung. Ich begrüße unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin eine mutige 64-Jährige und ich möchte jetzt meinen Namen nicht sagen. Das ist schwer in Ordnung. Das sind die Voraussetzungen eigentlich, die Anonymität. Ja, Sie haben gerade von der Schwere gesprochen und ich habe ein Gedicht geschrieben und das würde ich gern vorweg sagen. Und zwar, das Leichte sagt, komm, lass uns schweben, wie eine Feder will ich sein. Das Schwere will nur träge liegen am Bach auf diesem schweren Stein. Das Leichte und das Schwere, das Leben lädt sie beide ein und eine Feder lässt sich nieder am Bach auf einem schweren Stein. Das ist mein Gedicht. Wow. Wow. Gerade weil Sie vom Schweren gesprochen haben, habe ich gedacht, das möchte ich einleitend mal sagen. Das finde ich ich hoffe, dass ich so einigermaßen im Kopf habe und mir nachher aufschreiben kann. Ich kann es Ihnen schicken. Das wäre ganz toll. Das finde ich sehr schön. Ich nehme das an. Das mache ich. Okay. Ja, Frau Lemmler, erstmal ein gutes Jahr für Sie. Danke. Und ich war gar nicht vorbereitet, aber als Sie dann so eingangs gesprochen haben, habe ich gedacht, oh, da könnte ich vielleicht doch dran kommen. Und dann habe ich mich entschieden. Es geht darum, dass mein Mann und ich, wir haben eine Tochter, die ist 41 und wir wollten uns am zweiten Weihnachtsfeiertag bei uns treffen. Wir wohnen 180 Kilometer auseinander. Mhm. Unsere Tochter kommt sehr, sehr selten nach Hause. Und wir waren aber sehr krank und haben das dann verschieben müssen. Und Silvester hat ihr Freund einen schweren Unfall gehabt, mit Schutzengel allerdings. Und jetzt sollten wir am Wochenende zu dem Geburtstag ihres Freundes und als dann eben Regen angesagt war, haben wir abgesagt wegen befürchtetem Glatteis. Und dann war sie sehr, sehr ärgerlich auf uns und hat geschimpft und hat dann auch gesagt, sie hätte als Kind schon immer Angst vor mir gehabt. Und das hat mich sehr, sehr tief getroffen, denn eigentlich war meine Tochter oder unsere Tochter immer die Nummer eins in unserem Leben und wir haben sehr viel Gutes getan. Und sie sagt auch, sie hat eine schöne Kindheit gehabt. Sie war lange Zeit magersüchtig und Sie wissen, was das für eine Familie bedeutet. Man kann da nicht Pubertätsabgrenzungen machen, man kann da nicht ärgerlich sein. Eigentlich kann man da gar nichts mehr machen, als nur hoffen, dass es wieder gut wird. Ja, und was halt schwierig ist, dass unsere Tochter letztes Jahr gesagt hat, ja, sie wird jetzt in die Politik gehen und da hat sie dann noch weniger Zeit für uns. Und nachdem sie uns nur einmal im Jahr besucht, ist bei mir die Herzenstür zugefallen. Und auch einige Freunde, die sich verabschiedet haben, ich merke, ich bin in einem Wandel und meine Herzenstür ist nicht für alle Menschen, aber ganz schön zugefallen. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe keine Gefühle mehr. Ich bin wie tot innerlich. Ja, das wollte ich Ihnen sagen. Ja. Wenn Sie mir da ein bisschen... Ja, das ist... Ich habe so für mich, ich schreibe mir ja immer so ein paar Sätze auf, die mir so in dem, wie Sie es erzählt haben, was mir wichtig scheint. Und Sie haben das Gespräch begonnen, indem Sie sehr viel Handlungen erzählt haben, die nicht ausgeführt werden konnten. Ja. Weihnachten konnten wir uns nicht treffen, weil wir krank waren. Dann passierte der Unfall. Dann haben wir uns nicht getraut, zu fahren wegen Eis. Also das heißt, Sie haben am Anfang von der Handlung geschildert, was alles nicht geht oder nicht ging. Berechtigt, sicherlich berechtigterweise. Und das übertragen Sie jetzt in so einem... als ob sie so einen Stein in den See schmeißen und die Wellen sich immer weiter bewegen im Sinne, was alles nicht geht, so ein Generalisieren, was alles nicht ging. Nicht ging, nicht geht. Und das findet sozusagen die Steigerung darin, dass sich das Herz verschließt. Jetzt gucken wir doch mal wieder, was geht. Das ist doch was ganz Spannendes. Ich möchte noch dazu sagen, dass es für mich, die ich immer offen war und liebenswürdig zu den Menschen und zugehört habe, das ist so wie eine Generalabrechnung, als wäre jetzt das Maß voll. Da war das Maß voll. Und dann ist die Tür zu. Aber was geht? Kloppen Sie sich verbal manchmal mit Ihrem Mann? Ja. Was werfen Sie sich dann, wenn Sie sich verbal mit Ihrem Mann kloppen, so vor? Bitte? Was werfen Sie sich vor, wenn Sie so zornig sind auf Ihren Mann? Ich ihm. Ja. Was ich mir vorwerfe. Oder ihm, oder er ihn, oder den Rundumschlag halt. Also mein Lebensthema ist, nicht geliebt zu sein. Genau. Ja. Und wie werfen Sie das Ihrem Mann vor? Dass er andere für andere mehr funktioniert als für mich. Mhm. Dass er überall wichtig ist, aber bloß bei mir nicht. Und ich habe das nie, ich thematisiere zum ersten Mal auch, dass ich eifersüchtig bin, ja. Und wenn Sie ihm das vorwerfen, kündigen Sie ihm dann gleichzeitig die Liebe? Nein. Nee. Schauen Sie, und nichts anderes ist passiert. Ihre Tochter wirft Ihnen auch gerade einen fetten Kloß vor die Füße und Sie fangen mit einer Kündigung an. Ja, meine Mutter hat zu mir, ich habe eine sehr schwere Kindheit gehabt und beim kleinsten Vergehen hat sie mal gesagt zu mir, und jetzt ist für immer Schluss und immer fort. Mhm. Mein Vater ist ja auch im Krieg geblieben und dieses für immer, das ist ganz schrecklich für mich. So, jetzt haben wir aber das Drama gleich komplett. Jetzt sind wir dann gleich noch beim Ersten Weltkrieg. Nein, aber nun machen wir da wirklich einen Stopp. Ich bin auch so jemand, der sagt, und jetzt ist Schluss. Und jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt gucken wir nach der Feder, die sich auf die Schwere senken soll. Die Feder, meine Gute. Sie haben sich jetzt selber in die Falle reingeritten mit Ihrem wunderbaren Gedicht. Wo ist die Feder in dieser Schwere? In die Tinte gefallen und ist so schwer. Und die versenkt sogar noch den Stein. Meine Gute, wo ist die Feder? Ja, ja. Ja, ich habe so viel in mir. Ich bin so ein reicher Mensch und so voller Gefühle. Und so, und die fangen wir jetzt mal wieder an auszubuddeln, weil im Moment haben wir den Stein sowas von versenkt, dass die Feder da gar keinen, den findet ja eigentlich schon fast gar nicht mehr, weil der so schwer ist. Was ist die Feder? Ja, stimmt. Sie haben das Drama jetzt so umfassend, bis zum weiß der Kuckuck was. Mhm. Und das lastet so, dass Sie diese Feder gar nicht mehr finden können. Ja. Ich vermute, dass zwischen Ihnen und Ihrer Tochter so viele Federn, fast wie Frau Holle, wenn sie so dieses Ganze ausschüttelt und diese ganzen Federflocken fallen. Lass uns ein paar von denen sammeln. Nach diesem Gespräch hat sie nochmal zurückgerufen, hat sie auch geweint und dann war sie mir wieder so nah, ne? Wenn sie sich so öffnet, dann bin ich immer gleich offen. Also da habe ich kein Problem. So, und du kriegst Mucke, jetzt kommt für die Friedensfeder von Ihnen. Nicht nur das, was Ihnen die anderen geben, sondern jetzt müssen Sie die Feder sammeln. Ja. Weil Ihr Gedicht wird nur dann schlüssig, wenn es in uns funktioniert. Und nicht, wenn wir von unserem Gegenüber immer erwarten, gib du mir die Feder, die auf dem schweren Stein landen soll. Das Gedicht wird erst dann schlüssig, wenn wir beides in uns vereinen. Was ist die Feder? Wie ist die Feder, die Sie zu Ihrer Tochter rüberpusten wollen? Ja, also die Feder, die natürlich ist die Feder auch schon belastet. Die ist schon ein bisschen alt, von einer alten Gans vielleicht. Aber wir haben halt viel miteinander mitgemacht, ja. Aber ich glaube, dass wir uns schon sehr lieben. Ich will es konkreter. Wie ist die Feder, die Sie jetzt in Richtung Ihrer Tochter pusten? Sonst will ich Ihr Gedicht nicht, weil ich habe das Gedicht als was Schlüssiges in uns verstanden. Ja, also meine Feder, ja, wenn die so weit fliegt. Ja, ich möchte also meine Tochter auf jeden Fall immer, und das weiß sie, wird nie was passieren, was Schlimmes. Ne? Konkreter. Ja, wie kann man das konkreter sagen? Liebe ist das, was man täglich den anderen spüren lässt. Ich bin halt so nachtragend, ne? Und eigentlich wie ein richtig ziemlich oller, vermooster, verzackter Stein, ja? Wo kaum eine Feder Platz findet, meine Gute. Wir kämpfen immer noch um das Gedicht. Bei mir ist die Feder wie ein Tausendschüßler. Wie ist die Feder, die Sie zu Ihrer Tochter rüberpusten? Ja, wenn der Zorn und die Enttäuschung weg sind, dann ist die Feder unheimlich schön und leicht und leuchtend. Konkreter. Wie soll ich konkreter sein? Ja, was immer es ist, eine SMS, wo sie reinschreiben in ihrer Kauderwelsch-SMS-Sprache, denke dolle an dich. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Immer. Ich habe immer den Zugang und schreibe ihr liebe und herzliche Dinge. Doch, das mache ich auf jeden Fall. In jedem Augenblick. Und ich habe ihr auch noch nie irgendwas unter der Gürtellinie verpasst. Noch nie. Was könnte dann dazu noch eine neue Feder sein, die Sie ihr rüber, oder scheinbar neue Feder? Was können Sie ihr? Ja, die neue Feder ist, das weiß sie auch, egal was passiert. Aber auch ich finde zum Beispiel so eine neue Feder ist, dass Sie sich entschuldigen. Ja, da habe ich kein Problem. Ich glaube, dass das eine wunderbare Feder wäre. Ich habe da kein Problem. In dem Augenblick wird ihre Tochter groß. Dann wird aus dieser sehr verhungerten, sie war dieses sehr verhungerte, sehr zurückgezogene, sehr in der Regression befindende, sich in Regression befindende kleine Mädchen. Mhm. Und wenn starke Mütter sich entschuldigen können, dann können diese kleinen Mädchen, die in der Regression sind, plötzlich riesengroß werden. Sie können großzügig werden. Ja. Sie können wachsen. Und da haben sie es getroffen, weil ich bin also so eine Übermutter. Ich bin Krebs und ich bin schon eine starke Mutter gewesen immer. Und da hat sie es schon schwer gehabt, ja. Und sich zu entschuldigen, heißt das Gegenüber als gleich groß zu installieren und die Großmut, die Großzügigkeit zu fördern. Ja. Bei einem kleinen Mädchen, das immer wieder dazu neigt, in Regression zu gehen. Ich bitte um Entschuldigung, weil ich kann es nicht entschuldigen selber. So ist es. Aber ich will darum bitten. So ist es. Ja, ja, und das ist schön. Das, ich habe da kein Problem. Und ich bin auch nicht mehr wütend. Aber es ist gut, dass Sie mir jetzt da wieder ein Stückle Weg gezeigt Dann haben. Dann möchte ich jetzt auch Ihr Gedicht. Ja. Dann bleiben wir bei unserer Verabredung. Schicke ich es an den Bayerischen Rundfunk. An den Bayerischen Rundfunk. Und ich darf es dann, wenn es da ist, nochmal vorlesen? Ja, gerne. Ohne Namen. Ich sage, es ist anonym von einer Anruferin. Ich will es ja auch mit dem Namen sagen, weil ich habe ja auch ein Gedichtband. Und es ist auch ein Foto drin, das ich genau zu dieser Szene gemacht habe, zu diesem Gedicht. Ich werde es hier vorlesen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen auch. Gute Nacht. Gute Nacht. Bitte. Tschüss. 089 51 8 51. 089 51 8 51. Und unser erster Anrufer. Guten Abend. Guten Abend. Jetzt wir zwei beiden. Das sieht nach Handy aus, aber wir werden das hinkriegen, oder? Hoffentlich, hoffentlich. Okay. Ach, ich bin ja so aufgeregt jetzt im Radio. Wir tun unser Bestes. Ich höre Sie kaum, Sie sind aufgeregt. Wir werden gucken, was wir zu zweit schaffen. Worum geht's? Ich weiß gar nicht, aber es ist ja mit meiner Frau. Mhm. Ich vermute, die geht zweigleisig, Sie wissen. Mhm. Nach 22 Jahren. Mhm. Wie alt sind Sie? Da möchte ich nicht drüber reden. Okay. Sie haben gemeinsame Kinder? Nee, da ist nicht zugekommen. Sie haben den Verdacht und haben mit Ihrer Frau darüber aber nicht geredet? Nee. Ich will ja nicht jetzt die Scherben da noch ins Bröckeln bringen. Also, ich möchte es ja auch nicht, so genau nicht wissen, eigentlich. Also das heißt, das aufzuklären wäre für Sie die größere Gefahr, als so zu tun, es findet nicht statt. Ja. Also eigentlich möchten Sie lieber damit leben, ich tue so, als ob das nicht stattfindet. Richtig. Naja, da haben wir ja schon mal eine Zwischenlösung. Was machen wir denn jetzt dann mit den Tränen und dieser Traurigkeit? Weiß ich auch nicht. Ich fühle mich auch einfach so überfordert. Ich meine, am Institut, da sagen die anderen auch, ich würde meinen Job nicht mehr so machen wie vorher. Wie lange besteht denn bei Ihnen diese Angst? Es könnte so sein. Eigentlich seit Weihnachten. Wissen Sie, dass sie fremd geht? Und tun Sie so, als ob Sie es nicht wüssten? Ja. So könnte man es, ja. Ich probiere ja mein Möglichstes, aber es gelingt mir auch nicht immer. Ja, also das heißt, Sie wissen, dass sie fremd geht? Ich vermute es. Ich vermute es. Also, was machen wir zwei beiden? Sie sagen ja, meine Lösung ist Augen zu, Nase zu, Mund zu und durch. Allerdings fehlt mir die Kraft, das so durchzuziehen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, aber wie kann ich denn rauskriegen, ob es nun wirklich so ist oder ob es nur eine Vermutung ist? Da gibt's eigentlich eine ganz einfache Lösung. Aber das ist, glaube ich, die Sie nicht so gerne wollen. Mit Ihrer Frau darüber zu reden. Weil ganz egal, ob sie fremd geht oder ob sie den Verdacht haben oder dass sie sich so geschwächt fühlen, wie sie es jetzt gerade schildern. Sie beide haben wie heißt es neudeutsch, eine vollfette Krise miteinander. Nee, ich weiß nicht, andere würden das als Höhepunkt bezeichnen, aber mir geht das ganz schön an die Substanz. Mhm. Kann ich Ihnen denn damit helfen, dass ich Ihnen eine Beratungsstelle empfehle und Sie sich da versuchen, Rat zu holen? Also den Weg gehe ich nicht mit. Den gehe ich nicht mit. Mhm. Also in eine therapeutische Beratungsstelle wollen Sie nicht hin? Nee, den Weg gehe ich nicht mit. Aha. Also ich erlebe Sie jetzt so ein bisschen, machen wir mal ein bisschen was anderes. Ich erlebe Sie jetzt so ein bisschen, ich höre, dass Sie verzweifelt sind, ich spüre, dass Sie verzweifelt sind und ich spüre aber auch, dass Sie in dieser Verzweiflung sich sozusagen die Bettdecke über den Kopf ziehen und sagen, ich gehe da nicht hin, ich rede da nicht drüber, ich will es nicht wissen. Okay, das ist ein Stichwort, also genau. Das ist ja das Ganze, da ist ja das Problem. Genau. Seit Weihnachten. Da ist, wenn es genau, also genau. Wir sind ja unter uns, da kann ich Ihnen, also ich kann Ihnen das ja, die ist, also ich hoffentlich, sie wird ja nicht, die ist ja sowas von pervers geworden. Das können jetzt machen wir mal einen kurzen Stopp. Ich mach mal folgendes Angebot. Zum einen, weil ich Ihre Verzweiflung, starke Verzweiflung spüre und zum anderen, weil der Ton so schlecht ist, ich höre von meiner Tontechnikerin, dass sie sämtliche Stirn runzelt, dürfen wir Sie nach der Sendung nochmal anrufen? Ist das für Sie? Ungern. Ich wollte jetzt eine Lösung. In der Lösung können wir vielleicht auch in 20 Minuten finden. Wir rufen Sie nach der Sendung nochmal an. Ja, aber eins sei gesagt, das ist eine richtig perverse Drecksau geworden, meine Frau. Wir rufen Sie nach der Sendung an. Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und ich rufe Sie nach der Sendung an. Jetzt sage ich nochmal die Nummer 089 51 8 51. 089 51 8 51. Jetzt machen wir kurz Musik. Ich begrüße unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, grüß Gott, Frau Lämmle. Jetzt wir zwei beiden. Bitte? Jetzt sind wir zwei beiden dran. Ja, grüß Ihnen. Haben Sie meine Sorge mitgeteilt gekriegt oder muss ich Ihnen nochmal erzählen? Ich weiß gar nichts. Gar nichts. Frau Lämmle, ich habe einen ganz starken Herzschmerz und ich bin wie getrieben und alles. Ich habe einen Mann, der... 15 Jahre, wir kennen uns und 10 Jahre sind wir jetzt verheiratet und er hat die deutsche Staatsbürgerschaft im Mai letztes Jahr bekommen und dann war er weg in Recife, weil er dort angeblich arbeiten sollte und jetzt ist er zurückgekommen, ohne mir zu benachrichtigen, lebt hier und will plötzlich von mir weg und ich sehe, dass das alles geplant war. Ich habe mein Herzblut diesen Menschen gegeben, wissen Sie, nicht nur Mann, sondern Herzblut, damit dieser Mensch in einem Land leben kann, wo er frei ist, wir haben zusammen auch Reisen gemacht und wir haben uns so gut verstanden und jetzt hat er mich plötzlich weggeschmissen. Puh. Sie glauben gar nicht, wie mir das da wehtut hier. Glauben Sie mich. Wie alt sind Sie? 62. Wie alt ist Ihr Mann? 52. 52. Sie sind vorher schon mal verheiratet gewesen? Ja, war ich schon, ja. Sie haben Kinder? Nein. Sie waren zwischen der ersten und der zweiten Ehe längere Zeit allein? Ja, 5 Jahre. 5 Jahre. Er hat Ihnen etwas versprochen und Sie haben ihm etwas versprochen. Was haben Sie ihm versprochen, Ihrem zweiten Ehemann? Versprochen, dass ich ihn so liebe, dass ich ihn als Mensch, der ist bei mir in mein Geschäft reingekommen, als Mensch, dem ich helfen musste im Jahre 1994. Ich habe ihm mein ganzes Herzblut gegeben. Das Herzblut wollte ich so ein bisschen trennen. Ach so, ja. So, das ist halt für das mich war mein ja Ausdruck. Ganz, doch, das war ein ganz... Ich bin ein ganz gefühlstarker ja, Mensch. Ja, und das Herzblut wollte... Ich weiß ja gar nicht, ob man Blut trennen kann, aber das Herzblut wollte ich so ein bisschen trennen. Ja. Was haben Sie ihm versprochen? Sie haben ihm versprochen, dass Sie ihm helfen. Was haben Sie ihm... Also das habe ich jetzt so richtig verstanden. Ja, also er konnte dann, also wir haben fast 5 Jahre eine Freundschaft gehabt, wir haben geschrieben und der hat mich wieder besucht und so und dann haben wir geheiratet, im 5. Jahr erst, weil ich natürlich nicht auf das eingestellt war, weil ich ihm so mögen habe als Mann, Respekt. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne, weil jetzt steht er so, also ich sag's jetzt mal ganz hart, er steht jetzt so als deutsche Staatsbürgerschaftsschwindler da. Ja. Also das heißt, du bist vertragsbrüchig geworden, du hast mich sozusagen hintergangen und du bist sozusagen ein Staatsbürgererschwindler. Genau. Und das möchte ich auch so ein bisschen aufweichen, weil das ist mir so einseitig, dass einer das schwarze Schaf ist. Ja. Ich finde sie bezaubernd und vermutlich würde ich auch ihren Ehemann bezaubernd finden, aber ich würde gerne diesem schwarzen Schaf ein paar weiße Stellen einflechten, ja. Und ich würde diesem rein rassigen weißen Schaf, dieses Herzschmerzschaf, dem würde ich doch ganz gerne, einfach damit es robuster wird, so ein ganz rein weißes Schaf ist vielleicht auch zu verletzlich auf der Weide. Ich will Ihnen jetzt so ein bisschen so ein robustes, beiges Fell anziehen, ja, dass Sie sich begegnen auf der Weide und sich auch wieder auseinandersetzen können. Also ich möchte aus diesem rein weißen Wolleschaf, das sind Sie im Moment, ja, und diesem ganz schwarzen Schaf, das ist der deutsche Staatsbürgererschleicher, möchte ich so eine Mischfarbe komponieren, dass sie sich beide auf der Weide begegnen können und sich auch wieder stark begegnen können. Und deswegen habe ich jetzt erstmal über die Verträge versucht, den Einstieg zu finden. Sie wollten ihm helfen. Haben Sie ihn als bedürftig ja erlebt? Bedürftig auch, ja, natürlich bedürftig auch, weil in Kuba... Und jetzt ist er nicht mehr bedürftig. Das würde ich nicht sagen. Er muss hart arbeiten und verdient auch nicht so viel. Und gerade wenn Sie von den Schafen sprechen, aus Ausgleich bin ich Weihnachten auf eine Schafherde. Ich kenne Schäfer und hab versucht, mich zu beruhigen. Glauben Sie es? Echt? Also heute ist wirklich ein toller Tag. Erst wird mir ein wunderbares... Ich liebe die Tiere so und da habe ich die Ruhe bei diesen Tieren gesucht. Das kann nicht wahr sein. Doch, doch. Das kann nicht wahr sein. 50 Kilometer von mir weg, das sind Freunde, das sind Schäfer. Das ist ja jetzt wirklich, das kann, also heute ist wirklich ein schöner Tag. Danke, das ist dass ein Sie mir helfen, diese Zuversicht von Ihnen. Das ist tut ein gut. Schöner Tag. Und jetzt gehen Sie, und das finde ich eine wunderbare Lösung, die Sie selber gesucht haben. Genau. Und es ist fast ein Wunder, dass ich auf Schafe komme und Sie waren. Genau. Da wir werden dieses Wunder weiter genießen. Und Sie werden mir erzählen, wie die Schafe auf der Weide sind und sie sind robust. Sie sind nicht von Herzschmerz gekennzeichnet und von Einschleichen Staatsbürgersuchen, sondern es sind zwei robuste Tiere auf der Weide. Wie stellen Sie sich die vor, wenn Sie sich nochmal zurückversetzen, da wo Sie sich jetzt erholt haben? Das habe ich jetzt, wie ich mir das vorstelle, ja. Das andere Schaf, mein Mann, oder? Und Ihr Schaf, das Schaf, Schaf in Ihnen. Ja, ich denke, ein Schaf, man sagt immer, die Katzen sind falsch, das stimmt nicht. Ich habe eine Katze. Ich weiß nicht, wie das bei den Schafen ist, aber irgendein schwarzes Schaf muss auch dabei sein, bei der Herde. Richtig. Und das ist mein Mann. Der hat ein Doppelleben geführt. Und wie schützen sich die robusten, beigefarbenen Schafe, weil sie sind mir immer noch zu wolleweiß? Ah ja, ich bin ein Fisch. Ich kann nichts dafür, dass ich so immer so Gefühle habe. Ja, das weiß ich jetzt halt nicht, wie die Gefühle vom Schaf sind, aber wir bleiben trotzdem nochmal stringent bei dem Bild. Wie schützen sich die eher beigefarbenen Schafe auf der Weide, wo Sie jetzt gerade Ihre Erholung sich eingezogen haben? Die kooperieren nämlich sehr kraftvoll miteinander, die Schwarzen und die Beigen. Ach so. Meinen Sie, ja. Dass die wieder zusammenkommen? Ja. Ob sie sich raufen oder ob sie sich prügeln, sie sind gleich stark. Ja. Wenn Sie das so sagen, dann muss ich drüber nachdenken. Ja. Ja. Und Sie wissen es, weil Sie haben in Ihrer tiefen Entspannung die Herde begleitet. Ja, das hat mir gut getan. Und Sie schauen noch mal in dieser tiefen Entspannung, wo Sie die Herde begleitet haben, wie ein schwarzes und das beigefarbene so miteinander umgehen, dass sie sich gleich stark gegenüberstehen können. Ja. Weil das hat die Natur über viele, viele Jahrzehnte und Jahrhunderte eingerichtet, dass beide miteinander eine hohe Überlebensqualität haben. Nicht ein überzüchtetes Schlohweißes und ein Rabenschwarzes, sondern das Schwarze hat was Beiges und das Beige hat was Schwarzes. Ja. Es ist nicht ganz rein weiß. Aber man soll nicht kämpfen. Vielleicht. Auch das tun sie mitunter. Aber sie sind auf jeden Fall nicht rein weiß heilig und rabenschwarz. Das Schwarz ist nämlich eigentlich braun und das Weiße ist eigentlich beige. Das habe ich von Schafen gelernt. Ja, klar. Jeder Mensch ist, kein Mensch ist unfehlbar. Vielleicht ich auch nicht. Ich möchte mir da gar nicht sagen, ich bin die Bratste und so. Aber ich bin halt ein ordentlicher Mensch, wissen Sie? Ja. Und dieser ordentliche Mensch hat einen Vertragsabschluss gemacht, indem er sagt, ich bin dein Helfer. Ich bin derjenige, der dir... der dein Lebensretter sein mag. Und das ist vielleicht ein Paragraph, der im Liebesvertrag noch nicht so richtig beackert worden ist. Und da kriegen wir wieder die Kurve. Was verspricht sich ein Helfer von demjenigen, den er in einer Bittstellerposition sieht? Da vermischen sich allmählich die Farben. Da ist das Schwarze plötzlich braun. Und das rein weiße Beige. Gut. Es Sie sind eine kluge Frau. Sie haben sich sehr in diesen Bildern, Sie haben sich sehr in diese Bilder eingelebt und ich glaube, dass Sie in diesen Bildern auch Ihre Lösung finden werden. Ja, ganz. Aber ich weiß eben jetzt nicht mehr weiter. Ich bin so getrieben. Ich fahre raus, ich schaue dort, denke, ich finde keine Ruhe mehr. Dem Helferdasein ist gekündigt. Ja, ja. Aber nur dem. Ja. Dem Helferdasein ist gekündigt. Ja. Und nur dem. Mhm. Und es ist Ihr Job, dafür was anderes zu finden. Es nicht bei Ihrem Mann zu suchen. Ihr Helferjob ist beendet. Danke, ja. Das glaube ich auch, ja. Und diese Unruhe, die Sie treibt, ist, dass Sie sagen, oh Gott, was mache ich stattdessen? Das Abenteuer wird sein, und da schließt sich für mich der Kreis des Bildes, diese Schafherde sich nochmal einzuziehen. Schafe sind keine selbstlosen Helfer, sie helfen momentan und dann, wenn es zum Überleben der Herde dient. Ja. Ihr Helferdasein ist beendet. Danke. Danke. Ich wünsche Ihnen, also ich habe mich zu bedanken, dass ich von Schafen erzähle und Sie waren gerade dabei. Ja. Das nehmen wir vielleicht einfach schon mal als Geschenk des Abends. Genau, überhaupt. Ich war am Heiligen Abend dort und ich war wieder sonntags am Silvester war ich dort und das sind zwei junge Leute, die ich gut kenne und habe gesagt, lass mich bitte mitgehen, das tut mir gut. Und ich habe Sie da plötzlich sehen können. Das war doch das Geschenk, was wir uns heute Abend gemacht haben. Ja, ich bedanke mich. Danke, Frau Lemmle. Alles Gute. Gute Nacht. Gute Nacht. 089 51 851. Und unsere nächste Anruferin. Guten Abend. Ja, guten Abend, Frau Lemmle. Jetzt wir. Ja, ich bin die Frau mit dem Hasen, wenn Sie sich noch erinnern können. Vor Jahren habe ich mal angerufen. Ja, also ich habe mich jetzt ganz ad hoc entschieden, aus dem Bauch raus, ohne mir was zurechtzulegen. Ich umschreibe das jetzt mal. Also ich wohne ungefähr 12 Jahre hier in der Wohnung und vor ungefähr etwas über einem Jahr ist hier einer über mir eingezogen und seitdem lebe ich in ständiger Anspannung, weil er genau auf meinem Kopf, auf meinem Parkett, also er hat mich schon beleidigt, wäre ja wurscht, aber wenn er betrunken ist, dann hat er mich vom Radl geschubst und immer ohne Zeugen und so weiter. Und die Polizei war schon da, der Kontaktbeamte war schon da und ich weiß, man kann andere nicht ändern, will ich auch, geht auch gar nicht, aber ich will bei mir selbst was ändern, verändern, indem ich mir eine andere Wohnung suche. Nur so schnell findet sich ja nun auch keine. Jetzt geht es schon ein Jahr, also der heißt mich alles, obwohl der mich gar nicht kennt. Und das Schlimmste ist dann in der Nacht, Sie haben so schön gesagt, ja, wenn man sich so fallen lässt, ich mag auch manchmal das Fernsehen ausmachen, dann möchte man mal ein bisschen so einfach ruhen, ich habe auch Tiere und dann so seinen Gedanken nachgehen. Und das ist ein Jahr lang nicht gegangen, weil immer irgendwas los war. Und Sie leben in einem Mehrparteienhaus? Ja. Und das wie ist, geht es den anderen Parteien? Ja, da komme ich jetzt zum Punkt. Es ist konstruiert, dass hier ein Apartmentstrang ist und daneben so versetzt sind dann die anderen Wohnungen von den Mietern. Also das heißt, Sie betrifft es am meisten? Ja, und ich wohne in so einem toten Winkel. Mhm. Bis die anderen mal was mitkriegen, da habe ich hier schon, ich sage Ihnen ein Jahr, ich meine, ich kann selber mit mir ganz gut umgehen. Meine Freundin hat schon zu mir gesagt, heute hat er mich schon wieder was geheißen, das wäre mir ja wurscht, aber daran erkenne ich, dass der keinen Frieden will. Der will keinen Frieden. Ich gehe davon aus, dass Sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben, den Verwalter angerufen, ja, die Hausverwaltung, den Besitzer der Wohnung. Lärmprotokoll, mein Vermieter. Also davon gehe ich alles, aus, die Polizei war da. Also das heißt, alles das, was die Vernunft uns eingibt, haben sie durchexerziert und es kracht über ihn immer noch und es bleibt Ihnen jetzt sozusagen als letzte Möglichkeit zu sagen, ich gehe und du, Lemmle, hilfst mir bitte eine Idee zu haben, ein Bild zu haben, dass ich die Zeit, wo ich hier noch drin bin, gut überleben kann. Habe ich das richtig verstanden? Ja, und wenn ich mir Ihr Band dann vor- und rückwärts anhöre, ich meine, ich muss jetzt auch gestehen, ich habe ja auch gekämpft, denn ich lasse mir von einem Mann, der mit dem ich gar nichts zu tun habe, ich habe ja auch mit Tränengas, habe ich mich gewehrt, da wollte er mich nochmal anlangen. Mhm. Und da habe ich gesagt, habe ich aber meinen Tränengas gezückt und zack. Und ja, und da, die Polizei habe ich schon vorgewarnt. Ich habe gesagt, wenn hier erst Blut fließen muss, ich sage es Ihnen das nächste Mal, wenn er mich anlangt, dann passiert's. Tränengas hat die Staatsanwaltschaft mir wieder zurückgeschickt und alles eingestellt. Also wie gesagt, ich... Also das heißt, es ist alles... obwohl das natürlich ganz spannende Informationen sind über die Eskalation, da sind Sie ja auch relativ erfindungsreich, die Eskalation. Ja, und das möchte ich auch weiterhin sein, weil ich lasse mir von einem Mann... Der aber wir lassen uns jetzt vielleicht mit unserer Fantasie etwas einfallen, das nicht der Eskalation, also das nicht zur Eskalation beiträgt, sondern das deeskaliert. Genau. Dass Sie nicht mehr darüber nachdenken, Tränengas, Staatsanwalt, Polizei oder sowas, sondern dass Sie von vornherein für sich einen Stopp sagen können und sagen, ich habe an dem, dass es so eskaliert, kein Interesse mehr. Ja, was soll ich dann tun? Das ist die spannende Frage. Ich habe ja Tiere, auf die bin das ich ja auch, bin ja so eine Übermama. Spannende Frage. Das heißt, es ist ja der Feind sozusagen über ihn, gell? Ja, ich versuche mir manchmal auch, wenn es so eine Phase gab, wo mal nicht so war, dafür musste ich mich immer gerade machen. Jetzt zum Beispiel war mal ein paar Tage Ruhe oder sogar länger, aber ich habe bei mir gemerkt, dass ich so sensibilisiert bin auf das, dass wenn es nur einmal rumpelt, dass die Angst schon kommt, jetzt geht's wieder los. Also die Auslöser sind schon der Eintritt und der Film läuft. Ganz genau so ist es. So, und da würde ich gerne ansetzen. Ja. Sie haben sehr plastisch und sehr bildhaft den Film geschildert, der diesen einen Tritt auslöst. Ja. Und wir könnten doch jetzt versuchen, Sie sozusagen in die Regie eines Kinos zu setzen. Ja. Und Sie haben auch noch andere Filmrollen in dieser Regie. Mhm. Und jetzt kriegen Sie diesen einen Ton und Sie reagieren sofort und sagen, nee, jetzt nehme ich sofort eine andere Filmrolle. Ich ziehe mir jetzt diesen Filmrolle raus und lege einen komplett anderen Film ein. Ja, aber was mache ich, wenn es über mir wieder rumpelt? Das habe ich schon verstanden. Wenn ich keine Tiere hätte, würde ich ja dann zu meiner Freundin gehen. Das habe ich verstanden. Mhm. Aber Sie haben ja, also wir haben ja so festgestellt, den Film, den Sie hier sehr deutlich geschildert haben, ersetzen wir jetzt durch einen anderen Film. Ja. Angenommen, Sie würden eine andere Filmrolle und Sie sagen sehr, sehr, sehr inniglich und mit so einem Seelengefühl sprechen Sie von Ihren Tieren. Ja. Laden Sie doch mal, und ich, sind wir auf unsere Fantasie angewiesen, einen anderen Film ein, außer dass oben der Feind ist. Dabei regen die sich weniger auf wie ich. Eben. Aber ich weiß das, aber... Wir wollen ja jetzt nicht wieder den alten Film fahren, sondern einen neuen Film einlegen. Die merken dann meine Nervosität. Und die legen wir auch weg. Und wir laden den Teil von Ihnen ein, der zum Beispiel bei der Begleitung der Tiere, wie sind Sie da? Schmusig oder graulerig? Also in dem Fall, wo es so gerumpelt hat, da habe ich halt immer so geachtet, was sie auch machen und ob sie sich erschrecken. Und also das heißt, Sie kriegen dann so einen ganz fürsorglichen Film. Ja, ich bin dann ganz, dann geht es mir ganz schlecht. Also bitte, Moment, lass mal noch mal diesen fürsorglichen Film kurz stehen. Und jetzt kommt leider auch noch die Musik. Das macht nichts. Machen wir ein andermal. Sie sind sehr, sehr großzügig. Das heißt, ich darf hier Stopp machen, weil ich kann dann abmoderieren und wir hören uns ja in irgendeiner Form immer wieder, habe ich gehört. Bis zum nächsten Mal. Ja, darf ich nochmal anrufen? Klar doch. Weil wissen Sie, was ich mir gedacht habe? Ich muss leider aufhören. Ja. Klar doch, Indianer-Ehrenwort. Ja, Indianer-Ehrenwort. Okay. Ja, ein ganz großes Tschüss. Tschüss. Schönes, gutes Jahr. Dankeschön. So, jetzt aber ganz kurz und zügig nächsten Sonntag, 21.05 Uhr gehen wir auf Sendung. Ab 20.05 Uhr können Sie anrufen. Ich wünsche eine gute Woche und eine gute Zeit. Tschüss. See you.